Ballade des Vergessens, 1925. In den Lüften schreien die Geier schon, lüsten nach neuem Aase. Es hebt so mancher die Leier schon beim Freibier gefüllten Glase. Zu schlagen siegreich den altbösen Feind, tät er den Humpen pressen. Habt ihr die Tränen, die ihr geweint, vergessen, vergessen, vergessen? Habt ihr vergessen, was man euch tat, des Mordes Dengeln und Mähen? Es lässt sich bei Gott der Geschichte rat beim Teufel nicht rückwärts drehen. Dein Sohn, der im Grabe schrie, nach dir von Würmen zerfressen. Mutter, Mutter, du solltest es nie, du solltest es niemals vergessen. Millionen krepierten in diesem Krieg, den nur ein paar Dutzend gewannen. Sie schlichen nach ihrem teuflischen Sieg mit vollen Säcken von dannen. Im Hauptquartier bei Wein und Sekt tät mancher sein Liebchen pressen. An der Front lag der Kerl verlaust und verdreckt, vergessen, vergessen, vergessen. Es blühte noch nach dem Krieg der Mord, es war eine Lust zu knallen. Es zeigt in diesem traurigen Sport sich Deutschland über allen. Ein jeder Schurke hielt Gericht, die Erde mit Blut zu nässen. Deutschland, du sollst die Ermordeten nicht und niemals die Mörder vergessen. Vergaß dir die gute alte Zeit, die schlechteste je im Lande. Euer Herrscher ist Narr, seine Tochter leid, die Hofherren Feigheit und Schande. Er führte euch in den Untergang, von Größenwahn besessen. Längst habt ihr's bei Wein, Weib und Gesang vergessen, vergessen, vergessen. Der neue Krieg kommt anders daher, als ihr ihn euch geträumt noch. Er kommt nicht mit Säbel und Gewehr, zu heldischer Geste gebäumt noch. Und wer die Lanze zum Himmel streckt, sich mit wehenden Winden zu messen, der ist in einer Sekunde verreckt. Vergessen, vergessen, vergessen. Ihr heult von der Kriegs- und Friedensschuld der andern, ihr wollt euch rächen. Woher nehmt ihr den frechen Mut von Schuld und sühne euch frei zu sprechen? Sieh deine Fratze im Spiegel hier, von Hass und Raffgier besessen. Du hast wahr je eine Seele in dir, sie vergessen, vergessen, vergessen. Ihr hetzt zum Krieg, zum frischfröhlichen Krieg und treibt die Toren zu Paaren. Ihr werdet nur einen einzigen Sieg, den Sieg des Todes gewahren. Zu spät ist dann von der Erde zu fliehen mit etwa himmlischen Pässen. Gott hat euch aus seinem Munde gespien. Gott hat euch auf ewig vergessen.